Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schon wieder ist es Nacht und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, eine offene Talkradio-Show, eine offene Talkradio-Sendung. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Alia ist dran. Ja, hallo. Eine Frau, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Dein Thema? Ja, Ehe, wenn man verlassen wird vom Ehemann. Mhm. Alia, geht bitte noch ein bisschen näher ans Telefon. Ja. Ja, klingt schon besser. Gut? Ja. Okay. Wenn man verlassen wird von dem Ehemann. Ja. Das heißt, du bist verlassen worden von deinem Ehemann. Genau. Mhm. Und zwar bin ich im Dezember mit meinen Kindern in Urlaub gefahren. Mhm. Ja, und dann hat er mir irgendwann nach 4 Tagen, wo ich im Urlaub war, gebeichtet, dass er mir fremdgegangen ist. Mhm. Und ja, das war halt schmerzhaft. Aber dann hat er irgendwie ein komisches Spiel getrieben, kann man so sagen. Er hat es abgestritten dann wiederum, hat gesagt, nee, da ist keine andere Frau, da ist nichts und bla bla bla und naja, und dann bin ich aus dem Urlaub früher gekommen. Ach, er hat dir das erzählt, während du noch im Urlaub warst? Ja, wo ich ganz weit weg war. Das heißt übers Telefon? Übers Telefon, ja. Wie gemein. Sehr gemein. Wie gemein und wie klein. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich halt Beweis gefunden, dass es so ist. Dann war dein Urlaub ja... Der war ein Horror. Der war es dann, ne? Das war ein Horror. Mhm. Ja, und dann bin ich zurückgekommen frühzeitig, er wusste es nicht. Ich bin in die Wohnung gekommen und habe ich einen Liebesbrief gefunden und seine Mailbox abgehört. Mhm. Seine Handynummer habe ich nämlich gefunden gehabt, die habe ich nämlich auch nicht gehabt. Das war ja auch ein großes Geheimnis für mich dann. Mhm. Die durfte ich ja nicht haben, seine Handynummer. Mhm. Und ja, und die wurde von der Frau besprochen, ne? Mhm. Ja, und dann wusste ich es, ja. Und was wusstest du genau da? Dass er dann doch eine andere hat. Mhm. Was er eigentlich dann versucht hatte, die ganze Zeit irgendwie abzustreiten. Mhm. Aber ich habe das ja gespürt, dass da was ist, weil er hat sich ja auch die ganze Zeit komisch verhalten. War das eine, nur eine Frau oder waren es mehrere Frauen? Es war eine Frau. Eine Frau. Hat sich da schon länger etwas angebahnt zwischen dieser Frau und ihm? Weißt du das? Also ich habe es gespürt, weil er... Auf einmal war sein Handy ein Geheimnis für mich. Er hat immer Mails gekriegt. Also auch noch vor dem Urlaub, ne? Genau, also Monate. Also seit dem Sommer hat er sich dann verändert gehabt. Und ich habe gespürt, da muss was sein. Was ist das für eine Frau? Kennst du die? Ich habe sie dann kennengelernt, nachdem ich aus dem Urlaub kam. Mhm. Wie kam es dazu, dass du sie dann kennengelernt hast? Ja, das kam dazu. Einmal kam er dann heimlich und dann... hat er hier irgendwie Hektik gemacht und dann habe ich ihn verfolgt, weil er dann gegangen ist und habe ich das Auto gesehen, mit dem er weggefahren ist. Mhm. Und ja, und dann hat er das Auto da wieder geparkt, ich war in der Wohnung und er kam dann und ich bin raus mit dem Messer, habe das Auto platt gestochen. Mhm. Das hat mir irgendwie in dem Moment, hat es mir gut getan. Mhm. Und hat mir das Kennzeichen aufgeschrieben. Und am nächsten Tag habe ich das Kennzeichen meinem Bruder gezeigt und er hat dann zu mir gesagt, dein Mann hat dich wegen einer Hure verlassen. Hä? Wie kann er das denn sehen? Aufgrund des Kennzeichens? Weil er in diesem Etablissement auch ein- und ausgeht. Ach so. Und sie kommt von woanders her und nach dem Kennzeichen, weil mein Bruder wusste auch, dass mein Mann mal dort gewesen ist. Stimmt das denn, die Vermutung? Ja, die Vermutung war dann richtig. Weil, also mein Mann war dann hier und dann kam halt alles raus, ne? Und, Nur ist er weg? Nee. Wie nee? Das war ja im Januar. Ja, ja, ich sag, im Januar. Und ja, und mein Mann war dann halt so, dass er irgendwie noch Ansprüche an mich gestellt hat. Mhm. Mhm. Also er musste mir sagen, dann, wie ich zu leben habe, von wegen, wie ich rumlaufen soll, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Und Alia, ich meinte, jetzt ist er weg, ne? Nu ist er weg. Heute. Nein, er ist da. Er ist wieder da. Ja. Mhm. Ist wieder da. Das hat alles so, jetzt seine Geschichte war ja dann, also er hat mich ja nicht in Ruhe gelassen, ne? Mhm. Also in jeder Beziehung hat er mich nicht in Ruhe gelassen, ja. Gesagt, wie, also mich psychisch terrorisiert, also sexuell war er der Meinung, er müsste mich auch befriedigen, damit ich ja keinen anderen Mann mehr suchen muss. Lass uns das mal ein bisschen ordnen. Erstmal, wie lange wart ihr zusammen? Wie lange seid ihr verheiratet schon? Ja, jetzt im Juni 4 Jahre. 4 Jahre. Ihr habt Kinder miteinander. Zwei Kinder. Wie alt sind die? Die Kleine wird jetzt 2 und der Große wird im Winter 4. Mhm. So, jetzt gab es im Winter, also im letzten Winter, im Dezember, diese Katastrophe mit all den Folgen, die du gerade angefangen hast zu erzählen. Daraus könnte man ja eigentlich den Schluss ziehen, das war's dann. Und anfänglich hast du es ja auch so ausgedrückt, dass ich das hätte so verstehen können. Ja, wie also, kommt es denn, dass er da jetzt, dass er jetzt wieder bei dir ist? Ja, naja, er hat mich ja nicht in Ruhe gelassen. Und dann war ich der Meinung, dann muss ich zu dieser Frau hin, damit sie ihn mir vom Leib hält. Damit sie ihn... Ja, genau. Weil er hat mich ja nicht in Ruhe gelassen. Er hat dann auch hier Eifersuchtsanfälle gehabt und wie ich rumlaufe und das und das. Und ich habe dann gedacht, wenn ich sie jetzt mal ein bisschen aufkläre, dass sie dann eigentlich die Einzige sein könnte, die ihn... Gut, dann bist du zu der Frau hingefahren und hast mit der geredet. Ja, hat es ihr erklärt, die Sachlage. Ja, was ist dabei rumgekommen? Ah ja, sie hat halt so getan, als ob sie von allem wüsste. Als ob sie von allem wüsste und nicht wüsste? Nee, sie hat so getan, als ob sie von allem wüsste, aber eigentlich nichts wusste. Weil mein Mann hat mir ja dann an dem Abend gesagt, ja, was hast du ihr erzählt? Sie ist ja voll geschockt. Ja, ich habe eigentlich nur die Wahrheit erzählt. Und dann habe ich halt noch mitgekriegt, dass sie mir nicht glaubt, weil ich nicht deutsch bin. Sie glaubt keinem, der nicht deutsch ist. Dennoch, jetzt erkläre mir, warum dieser Mann noch da ist. Warum ist er da? Warum hast du ihn nicht vor die Tür gesetzt? Ja, das war ein bisschen schwierig, weil er hat sich das ja auch so vorgestellt, weil sie wohnt ja weit weg und dann kommt sie hierher, arbeitet hier und in der Zeit wollte er hier wohnen, ja, wollte immer hier wohnen, aber das war für mich zu viel, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren, weil das hat wehgetan. Haben die denn noch einen Kontakt im Moment miteinander? Ich glaube ja. Du glaubst ja. Wie ist denn dein Kontakt mit deinem Mann? Ja, er ist jetzt hier. Im Februar ist er wieder zurückgekommen. Das weiß ich jetzt, dass er da ist. Aber ich wollte ja jetzt wissen, wie der Kontakt ist. Ist es ein herzlicher Kontakt? Ist es spannungsgeladen? Habt ihr euch in Ist jetzt wieder spannungsgeladen, kann man sagen. Warum hast du denn nicht den Strich drunter gezogen? Ich frage dich jetzt zum dritten Mal. Warum hast du nicht gesagt, tschüss, raus, ich will nicht mehr, nach all dem, was passiert ist? Ja, er lässt sich nicht rausschmeißen. Es ist ja auch seine Wohnung und wir können uns ja trennen. Und was weiß ich was, jetzt nimmt das so alles irgendwie vielleicht seinen Lauf mal. Aber ist es nicht für dich eine höchst unangenehme Situation, jetzt mit diesem Mann nach all dem, was passiert ist und den Vertrauensbrüchen, wieder unter einem Dach zu wohnen? Es tut weh, ja. Wie denkst du dir denn, wie das jetzt weitergeht? Ja, das Schlimme daran ist ja, ich habe ihm eine Chance gegeben. Ja, ich habe ihm Ende Februar habe ich ihm die Chance gegeben. Und ich habe das irgendwie gespürt, dass er seine Chance nicht wahrnimmt. Jetzt auch jetzt gegenüber den Kindern, dass er sich nicht drum kümmert. Gut, also wie stellst du dir das vor, wie das jetzt weitergeht? Also im Moment weiß ich es nicht. Willst du dich denn von ihm scheiden lassen? Ja. Die Liebe ist kaputt. Der Vertrauensbruch ist da. Ich denke mal, weil er nicht von Anfang an von dieser Frau dann loslassen konnte. Der Vertrauensbruch ist da, ist noch keine Antwort auf die Frage, ist die Liebe kaputt? Ja, das ist etwas, also der Mensch, der er mal war, der ist ja jetzt nicht liebe mehr. Ich noch. Gut, das ist vergangen, das ist Vergangenheit, ne? Ja, aber seit ein halbes Jahr ist er das nicht mehr und diesen Menschen, nee. Du hast ja jetzt, ich vermute mal, Alia, auch aus einer aus einem bestimmten Grund oder aus einem bestimmten Bedürfnis heraus heute Nacht hier angerufen. Kannst du das nur formulieren? Ja, um mit jemand darüber zu reden, weil mit meinem Mann habe ich nie darüber geredet. Mhm. Meine Freundin, okay, unterhält man sich, aber auch halt mal mit jemand anders darüber zu reden. Mhm. Das heißt, so richtig eingehend kannst du dich ja gar nicht beraten mit jemandem aus deinem Umfeld. Wie hat er denn darauf jetzt reagiert? Oder hast du ihm das überhaupt so klar auch ins Gesicht gesagt, dass du die Trennung möchtest? Jetzt ganz aktuell. Hast du ihm das aktuell ins Gesicht gesagt? Ja, nachdem ich erfahren habe, dass er wieder dort war. Und was hat er gesagt? Oh ja, er macht dann so, ach, von seiner Seite ist das auch Schluss. Er will mich ja nicht mehr. Ich bin ja die schlimmste Frau der Welt und was weiß ich was. Das Schlimme ist ja auch... Ich finde, Alia, dass du da raus musst. Wahrscheinlich findest du das selbst auch, ne? Ja. Das ist nur die Frage, die ich jetzt... Du hast zwei Kinder, wie das alles geregelt wird. Das ist ja kompliziert. Ja, das und, ist ja das Schwierige daran. Jetzt sprengt das ein wenig den Rahmen dieser Sendung, dieses jetzt im Detail zu beraten. Aber ich möchte dich nicht alleine lassen und möchte dir anbieten, dass du dieses ausführlich jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Peter beraten kannst. Okay. Ja? Ich wünsche dir, dass du die Organisationskraft auch hast, das alles jetzt hinzukriegen und nicht noch länger da dich verscheißern lässt von dem. Ja. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Wiederhören. Okay, tschüss. 0800 5678 111. Das hier ist unsere heiße Kostenfallnummer, mittels der ihr hier zu mir kommt. Stefan, 24 Jahre alt, ist jetzt dran. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Stefan. Ja, also, ich bin ein bisschen nervös, weil... Ich habe ein folgendes Problem. Ich bin vor 14 Jahren vergewaltigt worden. Von wem? Von einem Nachbarsjungen. Vor 14 Jahren, da warst du 10? Ja, 9. Also vor 15 Jahren. Wie alt war der damals? 16. 16? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wir sind da neu hingezogen. Ich bin dann in die Grundschule weitergegangen und... Morgens früh haben wir uns dann da an der Bushaltestelle kennengelernt. Er ist von da aus dann zur Hauptschule gefahren und ich zur Grundschule. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass das eben mein Nachbarsjunge, der wohnte gegenüber von uns, war und haben ein bisschen gequatscht und alles. Ja, und dann hat er gesagt, komm doch einfach mal vorbei. So, und ich bin dann immer darüber gegangen. Also da entwickelte sich so eine Freundschaft. Ja, eine Freundschaft, genau. Er hat auch irgendwie eine Schutzperson war er für mich, weil ich hatte früher auch nicht so viel Kontakt mit Leuten und wenn mir einer was Böse wollte, war er da. Ja, immerhin, er war 16 und du warst 10 oder 9, ne? Das ist deswegen. Ein riesen Unterschied. Und meine Eltern haben von Anfang an gesagt, lass die Finger davon, wer weiß, was er überhaupt vorhat oder sonst was. So, und weil er eben schon so alt war, die haben sich gedacht, was macht er mit so einem jungen Bengel dann? Und ich habe nur gesagt, das ist einfach ein guter Freund, der hört mir zu, wenn ich das sage, und ich gehe da weiterhin. So, und am Anfang hat er dann nur verlangt, dass ich ihn streiche. So, und das wurde ihm dann aber zu wenig, und so musste ich ihm als erstes Oralsex bieten. Hätte ich das nicht schon ganz am Anfang irritiert, ihn zu streicheln? Doch. Also du hast es ihm zuliebe getan, obwohl du es eigentlich nicht gerne... Ja, das war noch aus Liebe. Dann fing das an mit dem Oralsex. Dann habe ich gesagt, ich komme nicht mehr. Moment, das war noch aus Liebe, sagst du? Ja. Was heißt aus Liebe? Also das hast du noch aus Freundschaft. Ich habe ihn nicht geliebt, also so kann man das nicht sagen. Nein, aus Freundschaft? Aus Freundschaft, ja. Streichelt man. Das ja, genau. Ich habe gedacht, das wäre ganz normal. Mit 9 Jahren, da denkt man dann nicht so drüber. Genau. Und dann hat er dir gesagt, dass du ihn oral befriedigen willst. So, Moment, das ist natürlich dann ein gewaltiger. Ja, und da erstmal ein Schock, weil ich kannte sowas ja gar nicht. Und er hat gesagt, das wäre ganz normal, das tut man unter Freunden so. So, und dann hat er gesagt, nee, das möchte ich aber nicht. Ja. Und dann hat er mich dazu gezwungen. Und dann hat er gesagt, wenn ich jemandem was erzähle, dann müssten meine Eltern ins Gefängnis und ich würde ins Heim kommen. Und so fing es an. Und wie oft ist es zu diesem oralen Sex gekommen? Täglich. Täglich? Täglich. Ich musste täglich jedes Mal hinkommen. Über welchen Zeitraum? Ein halbes Jahr ging das. Halbes Jahr. Und dann hat sich das mit dem Oralsex noch gesteigert. Ja. Das heißt, er hatte, es ist zu Analsex auch gekommen. Genau. Er hat dich also regelrecht vergewaltigt. Ja. Was für dich ja auch nicht nur ekelhaft gewesen sein muss, sondern auch verbunden sein muss mit extremen Schmerzen. Ja, klar. Mhm. Sehr viele Schmerzen. Und wie viel Mal hat er dich dann anal verletzt? Ich kann es nicht sagen, 100, 200, 300 Mal. Das ging dann auch jedes Mal täglich. Mhm. Ich musste jeden Tag kommen. Und ich hatte Angst. Ich war neun, was sollte ich machen? Mhm. Ich hatte einfach nur Angst. Ich wollte nicht ins Heim und ich wollte... Du hast dem das geglaubt, dass deine Eltern ins Gefängnis kommen und du ins Heim? Mhm. Ja. Hast dich niemandem anvertraut? Nein, bis heute nicht. Und bis heute nicht? Bis heute nicht. Keiner weiß es. Du bist der Erste. Und er hat mein Leben so versaut, ich würde ihn gerne heute wiedersehen. Ich würde ihm meine Meinung sagen. Sag mal, Stefan, das hat dann nach einem halben Jahr hast du aufgehört. Ja. Mhm. Ja, ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Mhm. Wie kam es dann dazu, dass es aufgehört hat? Ich habe gesagt, besser gesagt, die Mutter von ihm, die hat uns erwischt. Mhm. Ja. Und sie hat am Anfang nichts gesagt, sie hat geschwiegen. Sie ist wieder rausgegangen und ich kam trotzdem noch täglich dahin und sie hat nie was darüber gesagt. Mhm. Bis sie wohl zu ihm mal gesagt hat, lass den Jungen in Ruhe. Mhm. Der ist doch fix und fertig, der kann doch nicht mehr. Mhm. Und dann hat er dich in Ruhe gelassen? Ja, was heißt in Ruhe gelassen? Er wollte zwar, dass ich noch komme, aber die Mutter hat zu mir gesagt, komm nicht mehr, ich halte ihn zurück, du brauchst keine Angst zu haben, du brauchst nie wieder zu kommen. Mhm. So, und dann hat er dir auf der Straße oder so nicht nachgestellt? Doch. Auf der Straße, er hat mir täglich aufgelauert. Das fing ja schon morgens an mit dem Bus. Mhm. So, und da war er auch noch da. Ist so, dann hat sich aber jemand noch immer dabei. Mhm. Ja, aus meiner Klasse oder so. Mhm. Dann hat er nichts gesagt. Mhm. Weil dann hätte ich ja einen Zeugen oder so. Mhm. So, und dann, wenn ich von der Schule nach Hause kam, dann stand er vor der Haustür bei mir. Oder nachmittags. Ist es denn dann außerhalb seines Zimmers, seines Zuhauses, nochmal zu sexuellen Kontakten gekommen? Nein. Und irgendwann hat er die Hand, hat er von dir abgelassen. Ja. Er wollte einmal draußen, wir haben in der Nähe so eine Waldbuchtung gehabt. Mhm. Und da wollte er nochmal, da hat er mich dann mit hingezogen. Aber da konnte ich mich losreißen und bin weggelaufen. Mhm. Und das hat immer vorher bei ihm, wirklich immer ausschließlich bei ihm zu Hause stattgefunden? Ja, in seinem Zimmer? Ja, in seinem Zimmer. Mhm. Dieses Zimmer weiß ich jetzt auch, wie das aussieht. Mhm. Habt ihr dann in diesem schlimmen Dreivierteljahr auch noch irgendetwas anderes zusammen gemacht? Oder war das eine ausschließlich... Alles, was man sich so vorstellen kann. Nein, ich meine nicht nur sexuell, sondern auch so andere Sachen auch? Oder war das eine rein sexuelle Beziehung? Nein, wir haben auch Fernsehen geguckt. Fernsehen geguckt? Ja. Mhm. Ich musste mich ja dann mit hinsetzen. Das war Pflicht. Du warst? Ich musste nachmittags um 3 Uhr da hinkommen. Und dann musste ich bis abends 7 Uhr da bleiben. Mhm. Und dann musste ich ja nach Hause um 7 Uhr. Du hast gerade gesagt, wir haben alles gemacht. Das heißt, er hat dich zu allem, was man sich sexuell vorstellen kann, gezwungen. Er hat mich am Bett festgekettet. Alles. Und deswegen, er hat mein ganzes Leben versaut. Ich habe Angst vor Menschen, ganz besonders vor Männern. Deswegen, ich bin 24, ich bin arbeitslos. Aus dem ganz einfachen Grund, ich halte eine Arbeit vielleicht einen Monat, zwei Monate durch. Und dann bekomme ich wieder Panik. Stefan, wie ist das denn mit deiner Sexualität heute? Ich habe eine Freundin, ich bin 3 Monate mit ihr zusammen und ich kann nicht. Mhm. Ich kann nicht mit ihr schlafen. Mhm. Soweit, wir werden intim, also ich streichel sie, sie streichelt mich und weiter ist da nichts. Weiter kann ich nicht. Ist das ein Ekel vor Sexualität? Ja. Mhm. Ja. Hast du auch keine Sexualität mit dir selbst alleine? Doch. Das schon, das funktioniert? Ja. Mhm. Mhm. Hast du diesen Mann, diesen Jungen, dann später nochmal gesehen? Nein, leider nicht. Ich würde ihn mal gerne wiedersehen. Was würdest du ihm sagen, wenn du den heute treffen würdest? Was er mir angetan hat. Bitte? Ja. Mein ganzes Leben versorgt. Mhm. Ich traue mich gar nichts mehr. Mhm. Ich habe keine Freunde, gar nichts. Mhm. Ich stehe ganz allein. Ich habe jetzt meine Freundin. Ich wohne jetzt bei meiner Freundin, weil ich mit meinen Eltern Streit habe. Ich habe keinen Kontakt mehr mit meinen Eltern. Und würdest du so weit gehen? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt rechtlich ist in dem Fall. Zwei Jungs, er war erst 16. Ich weiß nicht, ob es so ginge, aber nehmen wir mal an, es ginge. Würdest du ihn noch anzeigen? Ja. Ich weiß noch seinen Namen und alles. Das ist alles in meinem Kopf. Hast du über diesen Schritt mal nachgedacht, die eine Anzeige zu machen? Ja. Hast du dich mal erkundigt, ob das geht? Nee. Ja, ich habe mal nachgefragt, aber anonym. Und dann hat man mir gesagt, es sind viele Jahre vergangen. Man hätte keine Zeugen, man weiß nichts und die Spuren sind ja nicht mehr da. Und wäre wenig Chancen. Man könnte es probieren, aber wären wenig Chancen. Naja, solange jemand sagt, der Ahnung hat, dass wenig Chancen da sind, heißt das ja, dass geringe Chancen da sind. Ja. Ja, hast du diesen Mann nicht ungeheuer? Ja. Wie weit geht der Hass in dir? Ich würde ihn am liebsten umbringen. Und deswegen, ich wollte rausfinden, wo er jetzt wohnt. Ich weiß ja, wie er heißt und ich weiß auch, wo noch die Eltern wohnen. Die wohnen immer noch da. Und ich wollte einfach hingehen und fragen, wo er jetzt wohnt. Um mit ihm zu reden. Und dann, davor hatte ich aber Angst, dass ich dann ausraste und ihn abmoxe. Weil ich habe so viel Scheiße gebaut. Meine Eltern wollten mich auf einmal ins Heim tun, weil ich war in der Hauptschule, ja, und habe mich da ausgezogen. Ja, und habe dann gesagt, man hat mich überfallen, damit ich mal im Mittelpunkt stehe. Mir mal zuhören. Leute haben nie mir zugehört. Nie. Und da haben sie zu mir zugehört. Ja. So, und ich habe meinen Ruf jetzt damit weg, aber ich bin jetzt auch in die Stadt gezogen und deswegen und ich habe versucht, meine Zukunft jetzt neu aufzubauen. Ich habe auch Selbstmordversuche hinter mir und alles. Ich kann mir auch vorstellen, dass deine Eltern auch sicherlich insofern auch ganz ratlos waren, weil du immer verstörter wurdest und die nicht wussten, was los ist. Ja. Das war das. Und die kamen mit mir nicht mehr klar. Ich bin ja selber mit mir nicht mehr klar gekommen. Du hast gesagt, dass du hast zurzeit, gibt es eine Freundin, ne? Hast du denn da schon mal den Gedanken gehabt, wenn du eine Freundin hast, muss ja viel Gefühl auch im Spiel sein. Ja, ich liebe sie. Ja, dass du ihr das, dass du der Freundin das noch nicht erzählt hast. Ja. Schämst du dich vor der Freundin auch? Ja. Aber du hast doch nichts Schlimmes gemacht. Nein, ich weiß doch. Man hat mit dir ja Schlimmes gemacht. Ich weiß. Aber du rufst mich jetzt an. Ja, weil ich nicht mehr konnte. Ich wache nachts schweißbadend auf, weil diese Erinnerung, ich habe eine Zeit lang Ruhe gehabt, ich sag mal so zwischen 12 und 18 ungefähr, da hatte ich Ruhe, da habe ich das einfach verdrängt. Ich wollte es nicht mehr wahrhaben. Da hatte ich auch Leute, mit denen ich reden konnte und so, also dann habe ich aber auch mit Drogen zu tun gehabt und da wird man ja lockerer und alles. Jetzt habe ich mit Drogen aufgehört und dann kam es richtig hoch. Okay. Hast du einen Schulabschluss? Ja. Nachgemacht, ja. Was für ein Schulabschluss? 10a. Ich fange jetzt aber an, den 10b nachzuholen auf der Abendschule. Hast du auch eine Lehre gemacht? Nein, abgebrochen. Aus Angst. Ich war 2 Monate da und waren nur Männer da und ich habe Krise gekriegt und bin gegangen. Was für eine Lehre war das? Karosseriebauer. Also es ist so stark, dass da, wo mehrere Männer zusammen sind, ja, kann ich nicht. Du schon so eine Angst entwickelst. Bei der Bundeswehr war am schlimmsten. Ich war bei der Bundeswehr und da muss man ja mit den Jungs duschen gehen. Und ich habe mich geweigert. Ja, aber da hattest du da wahrscheinlich auch gleich einen komischen Ruf weg. Ja, klar. Strafe weg und Strafe gekriegt und noch mehr Strafe und mehr Strafe. Stefan, ich glaube, es muss ganz viel passieren jetzt. Ja. Und ich glaube, der allererste Schritt ist schon getan dadurch, dass du nach so vielen Jahren zum ersten Mal das ausgesprochen hast. Jetzt hier. Ja. Ich finde, zwei Dinge müssten ganz, ganz klar angedacht werden. Das erste ist, dass du musst zu einem Psychotherapeuten, Stefan. Musst du. Das kannst du nicht allein. Du brauchst einen guten Menschen, der sich mit dir beschäftigt. Wie, wenn man krank ist, körperlich krank ist, einen guten Arzt braucht. Ich stand schon mehrmals vor der Tür und habe mich aber nicht getraut, da reinzugehen. Dann möchte ich dir sagen, lass die Finger davon, ihn ausfindig zu machen, weil das mit der Gefahr vielleicht wirklich verbunden ist, dass du eine ganz große Dummheit machst. Ja. Und dann ist dein Leben restlos zerstört. Jetzt kann man noch was ändern, jetzt kann man das noch alles retten und zum Guten biegen. Wenn du diesem Mann etwas antust, ist dein Leben versaut für immer. Der hat so viel versaut. Ja. Aber, das ist die zweite Sache, die ich sagen möchte. Setze dich unbedingt mit einem Rechtsanwalt zusammen. Und wenn du nicht viel Kohle hast, werden wir dir gleich noch ein paar Tipps geben, wie man das auch ohne Kohle machen kann. Ich habe gar kein Geld. Ja, ich suche Arbeit, aber... Na, du kriegst gleich noch von uns ein paar gute Hinweise. Es muss ein findiger Jurist dir erklären, was man da machen kann. Weißt du, und wenn die Chancen auch relativ gering sind, dass der verurteilt wird, aber du machst ihm eine riesige Menge Unannehmlichkeiten, diesem Mann. Vielleicht ist das auch schon eine Genugtuung. Wenn das noch geht, in dem Fall, wie du ihn jetzt geschildert hast, und du das aushältst, dass du stabil genug bist, weil du musst alles wieder aufräumen. Das weiß ich ja nicht. Das ist, das ist immer das Problem. Deswegen das weiß ich nicht, ob ich das verkrafte. Ich bin mit meinen Nerven fix und fertig. Stefan, deswegen ist der allererste Schritt, was ich gerade sagte, du musst zu einem Psychotherapeuten und dich erstmal eine ganze Weile da hinsetzen, niederlassen, sag ich mal, und quatschen und reden. Und dann musst du mit dem Menschen zusammen das beraten, ob juristische, ob eine Anzeige sinnvoll ist, ob du es aushältst. Denn du machst ja, ist das jetzt, von der du gerade erzählt hast, ist das deine erste Freundin? Nein. Du hattest mehrere Freunde. Ich hatte schon mehrere Freundinnen, ja. Es gab aber nie sexuellen Kontakt. Doch, aber erstens in der Zeit, wo ich das verdrängt hatte, wo ich nicht mehr dran gedacht habe, mit Drogen und alles zu tun gehabt. Und dann, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich könnte auch jetzt mit meiner Freundin jetzt schlafen, aber ich habe Angst. Ich weiß nicht, wovor, keine Ahnung. Wie lange bist du mit dieser Freundin zusammen? Erst 3 Monate. 3 Monate. Fragt sie denn nicht, was los ist? Doch. Ja. Was sagst du? Nichts. Ich kann nicht, sag ich. Und damit gibt sie sich zufrieden? Muss. Aber sieh mal, das ist ja auch das ist ja ein Grund mehr, dass du ganz, ganz, ganz klar etwas unternehmen musst, weil du diese Frau wahrscheinlich auch verlieren wirst auf Dauer. Weil ja, wir stehen kurz vor der Trennung. Siehst du, deshalb. Heute hat sie schon gesagt, eine Wohnung suchen soll ich mir. Und du meinst, das ist hauptsächlich auch darauf zurückzuführen, dass sie nicht an dich herankommt? Ja. Und nur deswegen. Also Stefan, du musst zu einem Psychologen. Ja. Unbedingt, du kannst unbedingt. Hast du nicht ein, wenn man so etwas erlebt hat, wie du es jetzt erlebt hast, hast du nicht grundsätzlich einen irren Hass auch auf schwule Männer? Ja. Das war das ja. Ich wollte eine Ausbildung als Krankenpfleger machen. Und ich hatte ein 2-jähriges Praktikum im Altersheim. Und da war ein schwuler Pfleger auf der Station. Und ausgerechnet der musste sich in mich verlieben. Und er hat mich auch nicht in Ruhe gelassen hin und her. Und dann bin ich zu Chefin gegangen und habe gesagt, der lässt mich nicht in Ruhe. Und sie sagte nur darauf, ja, wir versuchen das mal mit der Schicht zu wechseln. Aber da er in diesem Haus wohnte, war er trotzdem da. Er kam auch rüber, wenn ich Dienst hatte und wenn er frei hatte. Und dann habe ich nochmal Bescheid gesagt und da hat sie gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Er ist ausgelernt und ich nicht. Und dann? So musste ich gehen. Musstest du gehen. Bist du gegangen? Musstest du nicht gehen? Du bist gegangen. Ich bin gegangen. Ja. Weil ich das denn, wie soll ich das machen? Also siehst du, überall entstehen Konflikte, Probleme, weil das so in dir ist, wie es eben ist, aufgrund der Vergangenheit. Ja. Und deswegen, ich weiß, die schwulen Menschen, die schwulen Männer, die sind besser als normale Männer, finde ich. Also, wenn ich im Fernsehen zum Beispiel sehe oder so, und ich habe auch schon mal mit schwulen Männern gesprochen oder so, nur ich habe Angst vor denen. Verständlicherweise. Weil nachdem die könnten mir weder was tun. Ja, klar. Stefan, du legst jetzt auf, bitte, und du wirst von meinem Psychologen, dem Peter heißt er, zurückgerufen. Und dann werdet ihr ausführlich, der Peter hat dieses Gespräch auch mitgehört, sehe ich gerade, über die psychologische Hilfe reden und auch über die rechtliche Hilfe für Leute, die halt nicht viel Kohle haben wie du. Ja, okay. Ja? Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ich finde gut, dass du angerufen hast. Glaub mir, das ist der erste Schritt. Wenn ich nochmal irgendwie in der Zwicklage bin, darf ich dich nochmal anrufen? Na klar, jederzeit. Ja. Wenn ich jemanden zum Reden brauche. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss, Thomas. Jetzt haben wir 1.29 Uhr und 39 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 31, 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das ist wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian heute Nacht. Freie Themen Nacht. Das heißt, ihr könnt euch ganz einfach bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 567 8111. Und jetzt möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen, auf eine tolle Aktion, die wir im Mai vorhaben. Diese Aktion heißt Überschrift Domian bringt Liebe. Was verbirgt sich dahinter? Wenn ihr immer noch auf der Suche nach eurem Traummann oder eurer Traumfrau sein solltet, könnte es vielleicht passieren, dass ich euch, dass wir euch dabei helfen könnten. Was müsst ihr machen? Wenn ihr einsame Singles seid, dann schickt uns ein Video, ein VHS-Video, und stellt euch selbst in diesem Video, auf diesem Video, von eurer schönsten, von eurer besten, von eurer leckersten Seite dar. Vielleicht im Bett, vielleicht in der Badewanne, vielleicht beim Bananenessen, was auch immer. Und sagt ein bisschen was über euch und sagt auch, wie ihr euch euren Traumpartner vorstellt. Diese Videos werden wir dann im Mai, die Sendung ist am 18. Mai, hier einspielen. Und ich werde mit denen, die ein Video geschickt haben, ein bisschen plaudern am Telefon. Und vielleicht kommt ja das ganz Tolle dabei rum und ihr findet euren Traumpartner hier über Domian. Aber der Clou an der ganzen Sache ist, dieses Video, diese VHS-Kassette darf höchstens 60 Sekunden lang sein. Also das müsst ihr euch richtig gut überlegen, was ihr da sagt, wie ihr es sagt. 60 Sekunden. Und jetzt sage ich euch noch die Adresse, an wen ihr dieses Video bitte schicken mögt. Bis zum 4. Mai, da ist der Einsendeschluss, an WDR1 Live, Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50 600 Köln. Die Adresse sage ich gleich nochmal. Holger, 28 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Ja. Mein Thema ist dieser RTL2 Menschenkäfig, der da jeden Abend uns... Ach. Vorgesetzt wird. Auch Big Brother genannt, ja. Da harmlosend. Ja, das war ja nun schon ein paar Mal Thema in der ja, Sendung. Ja, es wird wahrscheinlich noch immer mehr Thema werden. Ja, immer sehr positiv. Und ja. Deswegen dachte ich mir, rufe ich jetzt mal an, um mal ein bisschen Kontra zu geben. Bitte. Ich finde diese Sendung menschenverachtend. Wer verachtet dann da wen? Also aus zwei Gründen finde ich sie menschenverachtend. Mhm. Erstmal finde ich sie deshalb menschenverachtend, weil damit eine Form von Fernsehen etabliert wird, die ich wirklich sehr gefährlich finde. Warum? Und man sieht ja bereits in Holland, wie das jetzt weitergeht. Da werden mittlerweile jetzt Leute in einen Bus eingesperrt, auf engstem Raum. Demnächst irgendwie werden sie an Ketten gelegt, müssen zusammen auf Lokus gehen und ins Bett und was weiß ich überall wohin. Ja. Und so weiter und so weiter. Big Brother setzt für mich, also nach meiner Meinung, eine Grundlage für eine Form von Fernsehen, die ich einfach menschenverachtend finde. Das als erstes. Aber lass uns mal über diese Sendung reden, wie sie jetzt im Moment ausgestrahlt wird. Was ist denn, da gucken wir uns einige sehr exaltierte, eitle Leute an, die gerne Geld verdienen wollen, was ihnen ja auch nicht zu verdenken ist. Die das freiwillig gemacht haben, die von Psychologen sogar vorher, jetzt rede ich hier schon wieder RTL-Sprecher, aber es ist ja halt auch so, man darf es ja nicht fälschlich darstellen, die von Psychologen vorher durchgecheckt worden sind. Was ist da menschenverachtend dran? Die machen es freiwillig und du musst nicht zugucken. Moment, also erstmal ist ja klar, dass RTL 2 das natürlich erstmal verharmlost, das Ganze, um das erstmal zu etablieren. Gut, das ist erstmal eine These, das wissen wir ja noch nicht, ne? Bitte? Das ist eine These jetzt erstmal, das wissen wir ja noch nicht. Ja gut, okay. Aber ich sage auch konkret zu der Sendung, dass ich die Menschen verachten finde, weil ich behaupte, die Leute wissen eben nicht, was sie tun. Ich glaube... Woher nimmst du denn woher nimmst du die Überheblichkeit zu sagen, du weißt mehr als die, die sich da hineinbegeben haben? Ja. Das ist doch sehr, du stellst dich doch quasi über die Leute, ne? Du sagst, ich bin schlauer, ich weiß, was da abgeht. Naja, ich meine, die sehen das Geld, die sehen, naja, ich muss doch irgendwie in so einem Haus leben, 100 Tage und so weiter und merken gar nicht, was für Konsequenzen das hat. Ja, welche denn? Montagnacht hat bei dir eine Frau angerufen, die hat sich sehr reingesteigert in diese Sendung. Ja, genau. Die war sehr Fan davon und was hat die gemacht? Die hat in Gut und in Böse unterschieden. Den finde ich sympathisch, den finde ich unsympathisch. Ich auch. Ja, würdest du auch machen? Es gibt sicherlich viele Menschen in Deutschland, die das ganz ähnlich sehen. Das machen wir doch. Sich vielleicht sogar. Aber das machen wir doch alle im Fernsehen. Den einen Talkmaster finden wir sympathisch, den anderen nicht. Den einen Schauspieler finden wir nett, den anderen auch nicht. So normal, ja, Menschen. Überleg mal, wenn der geht mir übrigens genauso hier in der Sendung. Manchen Anrufer finde ich nett und manche nicht so. Ja, aber nur überleg mal, wenn der einem von denen auf der Straße begegnet und dem irgendwie sagt, Mensch, du alte Schwein, dich wollte ich schon lange mal. Und der kommt dem eine runter oder irgendwas. Damit muss ich auch rechnen zum Beispiel. Ja, aber... Damit muss ich rechnen, damit müssen alle Leute rechnen, die sich vor so ein Gerät hier setzen, was man Kamera nennt. Also ich glaube aber, dass die nicht, sich nicht klar sind darüber, worauf sie sich da wirklich einlassen. Ich glaube schon. Und ich glaube schon. Ich bin nämlich auch davon überzeugt, dass es gibt einige Antriebsfedern für Kandidaten da mitzumachen. Das ist einmal die Kohle. Ja. Und das andere ist die Eitelkeit, weil sie natürlich sehr berühmt werden oder bekannt werden zumindest. Für ja, eine die gewisse, werden noch nicht bekannt. Und nur einer wird die Kohle gewinnen. Die werden sehr bekannt für eine gewisse Zeit. Das verrauscht auch wieder. Für eine gewisse Zeit, aber es wird irgendwann das große Erwachen kommen. Und ja, lass sie doch. Ja, aber das kann dir doch alles völlig egal sein. Nee, das ist mir nicht egal. Doch, das ist doch deren Leben. Du musst doch nicht in dieses Haus reingehen. Ja, aber entschuldige mal, das ist... Du bist doch nicht dafür da, um Aufsicht auszuüben über Andrea oder John oder wie sie alle heißen. Ja, aber das ist doch aber menschenverachtend. Warum denn? Die machen es doch freiwillig. Leute, die darüber nicht bewusst sind. Also ich würde ja aber da drehen wir uns im Kreis. Du stellst dich über die Leute und sagst so und so die Wirkung, die hat es. Und ich weiß das und die wissen es nicht. Die sind döver als ich. Ja. Ja, nee, so hört sich's an, wirklich. Was heißt döver? Ich würde ja lachen, wenn mal dir jetzt ein halbes Jahr später jemand von denen anruft und sagt, um Gottes Willen, Jürgen, was habe ich damals gemacht? Das kann ja alles sein. Das kann ja alles sein. Aber dann sind sie wirklich selbst schuld. Ja, wieso denn selbst schuld? Ich meine... Weil sie vorher wussten, auf was sie sich einlassen. Nein, das haben sie ja eben nicht gewusst. Denn dahinter, der zu dir sagt, mein Gott, was habe ich denn bloß getan damals, ich Idiot, ich Dussel. Denn wenn wird er sich klar werden, ich habe damals nicht gewusst. Gut, aber dann ist es halt auch so. Da müssen die mitleben und wir müssen alle mitleben. Wie wir alle Fehler machen, machen die vielleicht auch Fehler. Ich möchte auch speziell nochmal zu diesem Slatko was sagen, weil der ja nun zu seinem Popstar hochgejubelt wird mittlerweile. Ja. Also das ist so eine wirklich jemand, der hat so eine wirklich überhaupt nichts im Kopf. Und der darf da vor laufender Kamera über Homosexuelle herziehen. Ja. Und aggressiv und droht damit Schlägen und was das sicher ist. Also ich bin mir sicher, dass der auch irgendwie Frauen schlägt oder irgendwas. Er hat es noch nicht gehört. Ich merke schon, du möchtest einfach Zensur einführen in Deutschland, ne? Du möchtest entscheiden, was im Fernsehen gesagt werden darf und was nicht. Ich will ein Beispiel. Ja. Diese Sendung, die wir hier machen, die ist jetzt in dieser Zeit möglich oder seit 5 Jahren möglich. Wenn wir diese Sendung, ich garantiere es dir, wenn wir die vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren versucht hätten zu installieren im Fernsehen oder gar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, man hätte auf mich eingedroschen. Wie menschenverachtend, dass Anrufer und Menschen in der Öffentlichkeit über Probleme reden, über intime Dinge. Da wären 1000 Tugendwächter wären eingeschritten und hätten gesagt zu mir, Herr Domian, so etwas gehört nicht ins Radio oder ins Fernsehen. Das ist menschenverachtend. Glaub's mir. Ja, kann ja sein. Ich würde aber auch sein, nur nicht mit Big Brother. Nein, ich sage aber nur so, wie die Kategorien sich auch so verändern im Laufe der Zeiten. Vielleicht werden wir völlig abgähnen in ein paar Jahren und uns darüber lustig machen, dass einige Leute gezetert haben, als Big Brother auf den Bildschirm kam. Ja, weil es dann noch viel schlimmer sein wird mittlerweile. Und es wird immer schlimmer werden. Das ging mit diesen täglichen Talkshows doch genauso los. Mhm. Damals bei dem Hans Meiser und so, das war alles ganz harmlos. Mittlerweile ist in jeder Sendung sind 4, 5 Pieptöne jedes Mal, weil sie dann dauernd irgendwelche Fäkalausdrücke sagen. Gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, dass teilweise mit den täglichen Talkshows, dass da viel mehr Schindluder mit Menschen und mit menschlichen Gefühlen und mit menschlichen Seelen getrieben wird, als mit diesem harmlosen, langweiligen Big Brother. Da werden Menschen vorgeführt, die werden eingekauft teilweise von den Kollegen und überhaupt nicht darauf aufmerksam gemacht, was ihnen hinterher vielleicht drohen könnte. Oder im Bereich des Sensationsjournalismus, wo man knallhart in die Intimsphäre von Menschen eindringt und sich einen Scheißdreck schert um die Menschenwürde. Da gehe ich viel mehr auf die Palme, als wenn ich diesen Kindergarten da sehe. Weißt du? Aber da ist doch Big Brother kein Deut besser. Aber es ist doch harmlos. Aber es schadet doch niemandem. Es schadet den Menschen da in dieser Sendung. Ja, wir drehen uns jetzt im Kreis. Und die schon ausgeschieden sind, die werden auch, wahrscheinlich wird auf denen mit dem Finger gezeigt werden, ach du Loser, du bist da ja als Erster ausgeschieden und so weiter. Ja, aber Holger, das ist so eine der Spielregeln, das ist nun mal so. Im Übrigen, glaube ich, stimmt das auch nicht. Die bisher ausgeschieden sind, werden ja geradezu hofiert von der Presse. Alle schlagen sich darum, mit den Interviews zu machen. Ja, das ist jetzt noch vielleicht 14 Tage. Und dann sind sie vergessen, dann sind die vergessen. So ja, aber die werden es selbst aber nicht vergessen. Nein, aber es ist doch okay. Das ist doch nun mal halt auch ein Teil dieses Spiels, dass die es nicht vergessen. Also ich finde, es ist eine gefährliche Form von Fernsehen. Und ich wollte es nur mal sagen. Ja, ist auch sehr gut so, ja. Immer so positiv darüber gesprochen wird. Ne? Ja. Ja. Ich danke für die Meinungsäußerung. Du stehst nicht alleine da, bin ich ganz sicher. Natürlich nicht. Nee, das will ich auch. Du stehst im großen Reigen zum Beispiel auch mit unserem Bundespräsidenten oder mit unserem Innenminister. Ja gut, ob die sich darüber jetzt äußern müssen, das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Aber du guckst das dann ja doch öfter, ne, merke ich. Wenn du so gut Bescheid weißt über Slatko. Also ich gucke ja immer gerne den Stefan Raab auf TV Total. Ja. Das ist immer auch als Rubrik bei sich mit drin. Daher kenne ich das zum Beispiel. Und ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen. Das will ich schon zugeben. Mhm. Und ich sage dann aber selbst zu mir, Mensch, Holger, mach den Fernseher aus. Guck dir diesen Mist nicht an. Aber du bleibst dann doch hängen, ne? Weil Holger ein alter Spanner ist. Ich ertappe mich selber dabei, genau. Und dann mache ich den Fernseher aus. Wer ist denn diese Woche nominiert? Weißt du das auch? Dieser Slatko auf jeden Fall. Jürgen und Slatko, ja. Ja, ja. Na gut. Ja. Dieses Thema wird uns sicher noch viele Wochen und viele Monate begleiten. Naja. Ich danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Tschüss, Holger. Tschüss. Tschüss. Kerstin, wo ist sie? 22 Jahre alt. Hallo. Hallo, Kerstin. Hallo, Jürgen. Mein Thema ist so ähnlich wie das Thema von Stefan. Mhm. Sexueller Missbrauch, aber nicht von irgendwelchen fremden Personen, sondern in der Familie, in der eigenen Familie. Mhm. Und zwar von meinem Stiefvater. Du bist betroffen. Ich bin betroffen. Und als erstes wollte ich eigentlich dem Stefan mal noch ganz, ganz, ganz viel, viel Glück wünschen. Und wenn das möglich ist, dann ist es mit mir natürlich eine Ehre, dass er meine Telefonnummer bekommt und er sich mit mir gern unterhalten kann, weil ich halt Ähnliches durchgemacht habe. Und ich denke, dass es ganz gut ist, wenn wir beide uns mal unterhalten. Gerne, auch helfen wird. Ja. Was ist und wann bei dir geschehen? Bei mir ist geschehen, dass ich von meinem 12. Lebensjahr bis zu meinem 17. Lebensjahr regelmäßig von meinem Stiefvater sexuell missbraucht worden bin. So lange? So lange, so viele Jahre. Mit dem du in einem Haus, einer Wohnung mit deiner Mutter zusammengelebt hast? Genau, mit meiner Mutter und zwei Brüdern noch. Hat deine Mutter das nicht mitbekommen? Ich bin halt der Meinung, meine Mutter hat es mitbekommen. Ich kann das nicht beweisen, also wie auch, aber ich habe ihr genügend Beweise gegeben und genügend Hinweise gegeben, dass sie das hätte merken müssen. Also wenn eine Tochter zu ihrer Mutter sagt, ich habe Angst, dass mein Vater mich irgendwann mal vergewaltigt, oder ich habe Angst, mir dünne Sachen anzuziehen, wo man eventuell was sehen könnte mit 12 oder 13 Jahren, dann ist das, denke ich, schon verdächtig genug, dass eine Mutter das... Kam es denn dann später regelmäßig zu Vergewaltigungen? Ja, also mit 12 Jahren nicht gleich, also es waren so diese ersten Kontakte, streicheln und hier und da und dann halt später dann, also mit 13 war es dann halt diese regelmäßige, also richtig Geschlechtsakt halt, diese richtige Vergewaltigung halt. Wie hörte es dann auf oder warum hörte es auf? Weil ich irgendwann den Mut gefasst habe, nachdem ich viele Jahre nur aggressiv reagiert habe gegen mich, gegen andere, und ein kleines kriminelles Biest war, um das mal zu sagen. Du hast dich während dieser Zeit auch niemandem anvertraut? Niemandem. Also hab außer zu meiner Mutter halt solche, so kurze Momente halt waren, wo ich dann immer mal gesagt habe, das und das und das und das und jetzt hilf mir doch irgendwie mal, halt mich irgendwie aufgeschlitzt habe und blutige Taschentücher habe liegen lassen in meinem Zimmer und dachte, jetzt muss sie doch mal was merken. Irgendwann habe ich dann gesagt, also jetzt reicht's. Irgendwas willst du aus deinem Leben noch machen, du bist nicht so blöd wie deine Eltern, also in Anführungsstrichen so blöd, und habe den Mut gefasst, von zu Hause wegzulaufen, nachdem wir schon im Frauenhaus waren, meine Mutter und mein kleiner Bruder und ich. Achso, die sind auch weggelaufen schon, weil da... Ja, das war, da bin ich mal sehr, also tierisch verdroschen worden von ihm und irgendwann nach 10 Jahren Einreden meinerseits, dass ich versucht habe, meine Mutter irgendwie da rauszukriegen, also mich auch sozusagen da rauszukriegen, hat sie dann gesagt, also jetzt reicht's wirklich, wir gehen ins Frauenhaus. Kerstin, nun liegt das ja noch nicht so lange zurück, ne? Du bist jetzt 22, mit 17 bist du weggelaufen und er hat es bis zu deinem 17. Lebensjahr getan. Hast du ihn angezeigt? Nee. Nein, habe ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe mich auch mit einer Spezialistin unterhalten, mit einer Kriminaloberkommissarin, die direkt für sowas zuständig ist, für sexuellen Missbrauch an Mädchen. Und weil es halt nicht so einfach ist, für junge Mädchen oder junge Frauen halt mit Männern darüber zu reden, ist sie halt dafür zuständig und habe ihr so einige Stichpunkte und einige Fakten meiner Vergangenheit erzählt und sie sagte halt ähnlich wie beim Stefan auch, dass eben wenig Chancen sind, da irgendwas durchzubekommen, irgendwelche Strafen für ihn zu erreichen, weil keine Beweise, also keine Beweise, einfach mal, das ist Fakt, keine Beweise da, also sind wenig Chancen, da irgendwas zu erreichen. Ja, also das überzeugt mich nicht sehr. Also ich mich überzeugt ja, immer, mich wenn auch nicht, ne? aber ich überzeugt immer, wenn die Frauen oder gerade auch der Mann sagt, ich verkrafte das nicht, so eine Gerichtsverhandlung, das überzeugt mich. Aber dass die Chancen relativ tief gering sind, deshalb so ein Schwein laufen zu lassen und die Gefahr vielleicht einzugehen, dass er noch weiter sich an Kindern vergreift, finde ich keinen guten Tipp. es ist ja auch wirklich so. Also es ist ja nicht nur so, dass es jetzt nur aufgrund dessen ist, dass die mir das gesagt hat. Mhm. Also es ist wirklich so, dass ich das auf jeden Fall im Moment nicht verkraft. Ich habe eine Psychotherapie hinter mir und habe auch mit meiner Psychotherapeutin darüber unterhalten. Und sie hat halt auch gesagt, dass ich im Moment absolut nicht dazu in der Lage bin, das durchzustehen. Mhm. Und Wo ist der jetzt? Was macht dein Vater zur Zeit? Er ist zurzeit in der Psychiatrie. Aufgrund dessen, dass er kleine Mädchen angekrapscht hat im Schwimmbad und die Eltern dann das haben zur Anzeige kommen lassen. Ach so, da läuft sogar schon etwas. Das heißt, du könntest durch eine Aussage das sogar noch verstärken, das Ganze. Ja, da kommt jetzt wieder raus. Das ist das Problem. Wie, da kommt jetzt wieder raus? Der war jetzt 2 Jahre in der Psychiatrie, also ist zum Alkoholentzug verdattert worden. Und also er war in der Psychiatrie, ja, weil er sich wegen Missbrauchsdelikte. Also nicht nur sehr wenig, also wirklich, das waren 2 kleine Mädels, die er da bekrapscht hat. Und das Eigentliche war halt der Alkoholismus. Aufgrund dessen ist er halt überall eingebrochen, hat alles mögliche an Alkohol und sonstigen Spirituosen damit genommen und hat sich mit Polizisten angelegt und so weiter. Also viele. Also Kerstin, ich habe wirklich nicht das Recht dazu, dir in deine Seelenlage hineinzureden. Aber wenn ich das jetzt so höre, empfinde ich fast beinahe, dass du die Pflicht hast, das an die große Glocke zu hängen. Wenn der Mann das schon nochmal gemacht hat und jetzt schon wieder und jetzt rauskommt, wer garantiert uns denn, dass er das nicht wieder macht? Und wenn du das alles hinlegst, was du in all diesen Jahren da erlebt hast, ist der wahrscheinlich hoffentlich viele, viele Jahre erneut hinter Gittern. Ja. Ich sag's dir mal so, du bist mit einer Psychologin in Kontakt und ihr werdet das schon sehr richtig abwägen. Ja, nicht mehr, also ich habe jetzt eine neue, also ich bin jetzt im Beginn einer neuen Therapie. Mhm. Ich versuche zumindest. Wie ist denn jetzt heute dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ich hatte zwischenzeitlich 2 Jahre lang keinen Kontakt zu ihr, weil ich mir das einfach nicht mehr antun konnte, mir das anzuhören. Also du bist schuld, du bist selber schuld, hast es nicht anders verdient und so weiter. Das hat die Mutter zu dir gesagt? Das war die erste Reaktion. Also ich kann es alles immer nie glauben, wenn ich das höre. Ich glaube es. Es klingt wie ein Hitchcock-Roman oder sonstiges. Da wird das Kind, das eigene Mädchen, wird über Jahre von dem Ehemann sexuell missbraucht. Und dann sagt diese Frau, du bist selbst schuld. Sagt sie. Ich hätte es auch nicht so möglich gehalten, aber sie hat es gemacht. Sie hat es gesagt. Du hast dich, Herr Kersting, jetzt gemeldet, auch, ich vermute mal, auch auf den Anruf hin von Stefan vorhin. Nee. Nicht, ach so. Hättest du denn jetzt auch mit deinem Erfahrungshintergrund noch einen Rat an den Stefan oder einen Tipp? Kämpfen. Ganz, ganz doll kämpfen. Auf jeden Fall zu einem Psychotherapeuten gehen. Und wenn es der erste nicht ist, dann ist es der zweite. Also es ist immer eine Möglichkeit, da jemanden zu finden, der einem wirklich hilft dir und die hören einem wirklich zu. Und es ist nicht dieses Klischeehafte, was ich so hatte, dieses Denken, man setzt sich dahin oder man liegt auf irgendeiner Couch und wird hypnotisiert und sonstige Sachen. Das waren so meine typischen Gedanken, die ich hatte, bevor ich dazu verdonnert worden bin, diese Therapie zu machen, diese erste Therapie aufgrund des Suizidversuches. Und also in den meisten Fällen wird man nicht hypnotisiert, ne? Das ist ja, genau, nee, aber das waren halt so meine Vorstellungen. Ja klar, natürlich, viele Leute haben Angst davor. Das ist ein ganz normales Gespräch, fast wie jetzt hier. Genau, ne? Genau. Ja. Ja, und ich finde es einfach super, super toll, dass er es jetzt endlich ausgesprochen hat und bin total begeistert, dass er das so weit geschafft hat und drücke ihm halt tierisch die Daumen, dass er das schafft, da hinzugehen und sich jemanden zu suchen und halt durch deinen Peter da irgendwie an irgendwelche Adressen kommt und sonstiges. Das hoffen wir auch. Also wir stellen auch gerne den Kontakt her, wenn du das möchtest, zwischen dir und ihm. Dir wünsche ich von Herzen alles Gute und nochmal überleg das doch sehr, vielleicht besprich es doch auch nochmal mit deiner Psychologin, ob ihr da vielleicht doch nicht was mit einer Anzeige jetzt in die Wege leitet. Aha, ja, ich versuch's einfach. Alles Gute. Mhm. Tschüss, Kerstin. Tschüss. Er ist 19 Jahre alt. Wer ist in der Leitung, der 19 ist? Hallo, hier ist Sven. Hallo, Sven. Sven. Also, bei mir ist das so, ich rufe dich an, weil... Wie soll ich sagen, mit meiner Freundin, ich bin mit ihr 4 Monate zusammen. Mhm. An dem Tag, wo ich mit ihr 4 Monate zusammen war, waren wir weg in der Disco. Wir haben uns dort getroffen. Und naja, ich habe viel getrunken. Ich hatte sozusagen den ganzen Abend freitrinken und habe sie da Anteil haben lassen. Und sie hatte vorher schon was getrunken gehabt. Ja. Und später am Abend war sie halt dann, soll ich sagen, mehr für sich unterwegs und nicht mit meinen Freunden. Und dann habe ich sie später erwischt, wie sie mit einem Freund von, also einem alten Freund von ihr, in der anderen Ecke von der Disco, also mit ihm sich mehr oder weniger hat gehen lassen da. Was hast gehen lassen? Geknutscht oder wie? Oder mehr? Ja, geknutscht, fummeln, alles was man so. Ich stand halt dahinter, so 5 Meter Entfernung, hinter so 2 anderen Besuchern. Mhm. und habe mir das dann angeguckt, so ungefähr 5 Minuten lang, habe eine Zigarette geraucht, konnte es halt nicht richtig glauben, habe mehrmals hingeguckt. Mhm. Sie hat sich dann auch noch nach mir umgedreht, als er ihr ans T-Shirt gegangen ist, und dann, als sie mich nicht gesehen hat, ging das halt richtig los. Und seitdem ist halt bei uns die Beziehung, sag ich mal, das Verhältnis von Vertrauen ist halt weg. 4 Monate zusammen. Ja. Also wann war jetzt diese Disco-Nacht? Wann? Freitag vor 3 Wochen. Freitag vor 3 Wochen. Und jetzt in den letzten 3 Wochen habt ihr nicht mehr viel Kontakt miteinander gehabt? Doch. Viel. Also mir liegt viel daran, das aufzubauen. Mhm. Sie sagt, sie hat das halt abgestritten an diesem Abend alles. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, ich glaube ihr nicht, weil ich weiß, was ich sehe, egal wie viel ich getrunken habe. Also auf jeden Fall ist schon mal klar, dass ihr darüber geredet habt. Und ja, wir haben darüber geredet. Du hast sie auch darauf angesprochen. Ja, im Guten wie im Schlechten, sage ich mal. Also. Und sie schaltet das ab, dass das passiert? Ja, sie sagt, sie war das nicht. Also. Aber du hast sie doch gesehen. Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich es gesehen habe. Sie soll das endlich zugeben, dann ist alles gut wieder. Dann, also kann man über alles reden. Und sie schaltet das bis heute ab, dass sie es nicht war? Bis heute, also. Ist doch absurd, ne? Wenn du es gesehen hast. Ja, also ich habe zu ihr gesagt, sie soll mit meinen Freunden reden, mhm, und ich würde mich niemals auf irgendeine Sache, so ist das halt bei mir, verschreifen, wenn ich nicht fest davon überzeugt bin, mhm, dass das so ist. Hat das denn irgendjemand von deinen Leuten auch noch gesehen? Nein, es ärgert mich ja so, also mhm, ich bin zu ihrer Schwester hingegangen, habe ihr gesagt, sie sollte doch dorthin gehen und mhm, ihr Bescheid sagen, mhm, wie toll sie denn wäre, was sie da machen würde. Hältst du es denn für möglich? Also nur jetzt mal so nur als Gedankenspiel. Mhm. Hältst du es vielleicht hauchdünn für möglich, dass du dich getäuscht hast? Aber ich denke mal, 5 Minuten sind eine lange Zeit und vielleicht für einen Augenblick vielleicht, aber mhm, das habe ich mir, ich bin ja nicht sofort weggegangen, das mhm, ist es ja. Mhm. Wenn ich. Und dieses Mädchen, das du da in der Ecke stehen hast gesehen, war deine Freundin? Ja, also ich habe ihre Schwester hingeschickt, aber ich war halt so fertig mit den Nerven, dass ich mich gleich wieder gedreht habe, bin zurückgegangen und dann. Du hast die ihn dort gesehen, er hat schon Gesicht gezogen, Angst gekriegt und. Achso, du hast die Schwester dorthin geschickt? Ja, die war halt, was weiß ich, 10 Sekunden nach mir da, ich bin halt gleich wieder zurückgegangen. Was sagt die heute? Die sagt heute, dass, also wie soll ich sagen, ich habe mit der Schwester nicht viel Kontakt, die kommt aus München, wohnt dort, die ist nur übers Wochenende da, vielleicht mal eine Woche, wenn sie Urlaub hat. Also ich habe mich mit ihr unterhalten, an dem Abend ist noch mehr passiert, also sie hat dann den Stress nicht mehr ausgehalten, meine Freundin, ist ohnmächtig geworden, also Notarzt gekommen. Und die führen das halt darauf zurück, dass sie zu viel getrunken hat. Mhm. Also, hab ich die Nacht im Krankenhaus verbracht noch. Das ist halt so. Ja, es ist natürlich, wenn du so davon überzeugt bist, was ich gut nachvollziehen kann, ist natürlich das Vertrauen erstmal elementar erschüttert. Ne? Ja, total. Elementar. Total. Und wenn das dumme Ding sagen würde, ja, ich habe da Scheiße gebaut, lieber Sven, es tut mir leid, dann würdest du wahrscheinlich sagen, Schwamm drüber, ne? Ja, also ich hoffe bis heute inständig darauf, dass sie irgendwann sagt, wenn ich muss dir immer, wenn sie meinen Namen sagt und es kommt ein paar Sekunden danach nichts, weil sie noch überlegt, denke ich, vielleicht drückt sie jetzt damit raus. Hast du ihr das denn wirklich so ganz klar gemacht, dass du ihr nicht böse bist, dass es dir einfach nur um die Wahrheit geht? Ich habe zu ihr gesagt, dass ich sie überall liebe und sie, naja, wie soll ich sagen, an dem Abend, ich habe zu ihr gesagt, sie soll mich angucken, ich habe danach nochmal gesagt, sie soll mir in die Augen gucken und sagen, wenn das, was ich zu ihr sage, gelogen ist, dann ist es in Ordnung, aber ich meine, dass sie halt mich anlügt und mir dabei in die Augen guckt, damit komme ich nicht klar. Und für mich ist es halt eine Lüge. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich selbst zu mir sage, gut, du hast dich verguckt, aber ich spreche jetzt auf der Basis der Annahme, dass du 100%ig recht hast. Ja, also 99,9%. Nein, also 100. Also entweder sehe ich meine Freundin, erkennen sie oder ich erkenne sie nicht. Ja, erkannt, also das war auf jeden Fall. Ich war ja noch mal da, ich habe es ja dort weggezogen. Gut, damals. Und auf dieser Basis finde ich wirklich, dass du vollkommen im Recht bist. Ja, das sagt mir jeder. Vollkommen recht. Und die muss sich dazu klar äußern. Und ich glaube, das ist kein gutes Omen für eure weitere Beziehung, wenn die sich jetzt da weiterhin so permanent verlogen verhält. Ja, es ist auch so. Versuch doch nochmal so einen richtigen Anlauf zu machen, um ihr. Sag ihr wirklich von vornherein auch nochmal, falls du es nicht schon so gesagt hast, dass du ihr wirklich vergibst. Du möchtest nur, es geht ums Prinzip, du möchtest nur einfach, dass sie sich ehrlich dir gegenüber verhält. Ich habe auch so Angst, sie weggehen zu lassen jetzt. Heute hat eine Freundin angerufen, sie soll übers Wochenende nach Frankfurt kommen. Ich habe ihr gesagt, dass ich. Sie soll fahren, aber. Sie soll mich nicht nochmal fragen, ob sie es dürfte oder so, weil ich dazu nichts sagen kann. Sie weiß meine Meinung, dass ich ihr, ich kann ihr da irgendwie dass ich will das gar nicht denken, irgendwie, dass sie da was macht. Ich habe ihr gesagt, ja, dass es mir leid tut. Genau, dieses kannst du ihr da vielleicht auch nochmal so klar machen, dass dein Vertrauen so erschüttert ist, dass du gar keine ruhige Minute letztendlich mehr hast, wenn sie weggeht. Dass du immer denkst, es passiert irgendwas. Ja. Ich finde, du hast das Recht dazu und du kannst da auch hart auftreten. Und wenn die junge Dame das nicht mitmacht, dann war das vielleicht auch nicht die richtige junge Dame für dich, Sven. Ja, das ist es ja. Ich habe ja das Gefühl, bei uns läuft es, man kann fast sagen, intensiver, die ganze Beziehung seitdem als vorher. Wir haben echt schöne Zeit miteinander. Nur man kann sagen, es ist halt zum Kotzen, wenn man ungefähr 10, 20 Mal, vielleicht 30 Mal, ich weiß nicht, wie oft am Tag, in was weiß ich was für Situationen daran denken muss, wenn es gerade schön ist und dann kommt sowas. Ja, das ist ja eben nicht wirklich schön. Du hast ja immer diesen Schatten im Nacken. Ja. Ne? Aber wie erklärst du dir das, dass sie so verbissen lügt? Das ist doch eigentlich kurios. Ja, ich habe schon gesagt, dass es vielleicht, also einerseits gibt es ja, sagt man ja, bevor es richtig schön wird, muss erst richtig schlecht werden. Naja, das sind auch so Sprüche. Ja, so Sprüche, da habe ich mir auch gedacht. Und andererseits denke ich mir, dass sie einfach Angst hat, dass sie mich schon liebt und dass sie weiß, dass sie betrunken war an dem Abend. Dann und dass sie es nie wieder machen würde, aber man weiß es ja nicht, ich stecke ja nicht drin. Du sag ihr, dass sie dich mit diesem Verhalten viel, viel, viel mehr verletzt, als wenn sie dir die Wahrheit sagen würde. Das musst du ihr vielleicht, ich habe den Eindruck, dass du ihr das vielleicht auch noch gar nicht so richtig klar gemacht hast. Doch, ich denke schon, ja? Aber das ist so, wenn ich sie darauf anspreche und ihr sage, also, wenn sie mir irgendwas sagt und ich sage dann, ja, aber guck mal, dann spiele ich irgendwie drauf an in irgendeiner Art und Weise und sage, dass das ja schon irgendwie vorprogrammiert ist, dass vielleicht was passiert oder sonst was. Und die kriegt das mit und dann ist sie diejenige, die ein Gesicht sieht, dass ich am Ende, also sie lässt mich dann irgendwie so eiskalt ein bisschen neben sich sitzen. Auch ich sehe, dass ihr weh tut, dass sie dann so, was ich gesagt habe, tut ihr weh. Und ich habe so das Gefühl, dass sie schon mittlerweile wirklich, also weil sie auch so betrunken war, wirklich denkt, dass sie nichts gemacht hätte an dem Abend. Dass sie selbst das sogar denkt, weil sie ist, wie soll ich sagen, auf ihre Art irgendwie einzigartig, wenn sie sich irgendwas in den Kopf setzt und dann ist es halt, für sie ist das Masse und für niemand anderen. Ja, mir das ist natürlich noch ein ganz anderer Aspekt, dass sie vielleicht wirklich davon felsenfest überzeugt ist. Sie hat da nur gestanden und geredet oder so. Nee, nicht geredet. Sie saß schon auf ihrem Schoß, sie haben sich umarmt, wo ich daneben stand. Das? Also das dafür entschuldigt sie sich ja auch bei mir. Mhm. Aber dass sie sich geküsst haben und so, das wäre halt nicht gewesen. Mhm. Naja, das klingt alles schon wirklich sehr komisch. Sehr sonderbar. Sven, ich kann dir nur sagen, geh da hart dran und lass dich da nicht, lass nicht locker. Lass nicht locker. Wenn du einmal locker lässt, macht die das immer wieder. Ne? Das ist schwer jetzt, da kannst du gar nicht, letztendlich musst du die zu dieser Aussage zwingen, weil ich glaube, dass ihr keine gute Basis habt für die Zukunft, wenn nicht Klartext gesprochen wird. Ja, das kommt ja noch dazu, sie selbst ist ja auch eigentlich eifersüchtig. Mhm. Sie sagt zwar immer, nee, ach, ich mach ruhig und so. Mhm. Und dann drängt sich bei mir der Gedanke auf, dass sie damit nur Zeit für sich selbst gewinnen will, um vielleicht, was weiß ich, andere Sachen zu machen. Achte an die Frau angeht, Sven. Ja, es geht nicht anders. Wir müssen Schluss machen. Okay. Tschüss. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. Jetzt ist gerade das Stichwort gefallen für morgen. Nämlich Eifersucht. Morgen heißt unser Thema, das habe ich aus Eifersucht getan. Oh weia, was haben wir alle schon aus Eifersucht angestellt? Darüber möchte ich gerne mit euch morgen reden. Also eure schlimmsten und vielleicht auch für euch beschämendsten Eifersuchtsgeschichten. Dann wollte ich euch ja noch unsere Adresse sagen für unsere große Videoaktion. Domian bringt Liebe. Schickt bitte eure 60 Sekunden Videos. Keine Sekunde länger, dann werden die nicht gesendet. Die 60 Sekunden Videos an WDR1 Live. Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50600 Köln. Wir sind alle sehr, sehr gespannt auf diese Videos. Einsendeschluss ist der 4. Mai und ihr müsst euch in den schönsten Farben präsentieren. Also morgen, 1 Uhr Radio 1 live wieder fernsehen. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.